Vorrede aus Der Lärm, eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld. Der Lärm von Theodor Lessing. Vorrede. Nur zum kleineren Teil habe ich wissenschaftliche, literarische Absichten, indem ich mich anschicke, einige Betrachtungen über den Lärm und die Geräusche niederzuschreiben. Zunächst aber, vor allem anderen, liegt mir daran, mich von quälender Spannung, langen Grolls und sachlichem Zorne zu entlasten. Darüber hinaus möchte ich auf möglichst viele Menschen wirken, möchte sie aufrütteln, Gefahren und Mängel des Lebens aufzeigen und Wege zu ihrer Abhilfe und Aufbesserung. Dabei ist mir gleichgültig, in welche Gebiete der Wissenschaft die folgenden Darlegungen gehören. Gleichgültig, wenn sie in viele Gehege Besserwissender einbrechen, diesen oder jenen verstimmen, von diesem oder jenem missverstanden werden. Es handelt sich um alltäglich menschliche Dinge. Es wäre zu wünschen, dass recht viele über sie frei ihre Meinung äußern, denn es könnte wohl manch einer wichtige Erfahrungen und Beiträge zu unserem Thema mitzuteilen haben. Man kann dieses Thema mit bestem Recht als Grenzfrage des Nerven- und Seelenlebens bezeichnen, wofern man überhaupt einräumen will, dass es solche Grenzfragen gibt und wofern man den Forscher nicht auf die Wahl beschränkt, Gegenstände wie den Lärm entweder vom physiologischen oder vom psychologischen Standpunkt aus betrachten zu sollen. Aber auch viele andere Arbeitsgebiete haben an ganz demselben Gegenstand Interesse und Anteil. Die Tonpsychologie, Musik, Otologie, Physiologie der Sinnesempfindungen, Psychophysik. Sodann auch ganz besonders die Hygiene, die Wirtschafts- und die Sozialpolitik. Man sollte aber die folgenden Blätter nicht missachten, weil auf ihnen simple Dinge des täglichen Lebens zu Fraglichkeiten und Vorwürfen philosophischer Betrachtung werden. Es gibt für die Philosophie keinerlei Stoff, der an und für sich wichtiger wäre als ein anderer. Ich wünschte nur, ich könnte da tun, wie von jedem Punkte der Erfahrung aus man in Hinter- und Untergründe des Lebens hinabtauchen kann, wie in jedem Gegenstande subjektiven Erlebens alle generellen Energien mitwirken, zusammenfließen und sich durchdringen. Das ganze Menschengeschlecht, der ganze Kosmos. Es ist alles gleichmäßig nichtig und wichtig. Es ist gleichgültig, wo man beginnt. Das aber ist nur eine falsche Wissenschaftlichkeit, für die just das Feierliche, Profunde, Ausdrückliche Anlass zum Nachgrübeln enthält. Sich mit Gott und dem Ende der Menschheit beschäftigen, ist nicht an und für sich bedeutender als die Beschäftigung mit den tausend konkreten Kleinigkeiten der Praxis. Diese bilden schließlich doch immer die eigentliche Sorge unserer Lebenstage, wirken am unerbittlichsten und verhängnisvollsten und werden von jedermann im Grunde seines Herzens für das Notwendigste seines Lebens gehalten. Ein allgemein menschlicher, tagtäglicher Notstand aber steht hier in Frage. Die treffendste Form unserer Sprache, die konzentrierteste Geisteskraft auf seine Durchleuchtung und Höherwürdigung zu verwenden, wäre mein Wunsch. Gleichwohl können sich unter den 5 Kapiteln meiner Schrift mehrere Abschnitte, besonders die beiden ersten allgemeineren Kapitel, nur an wenige, anspruchsvolle wenden. Jene Leser, denen ausschließlich das praktische Interesse, das meritorische des Buches am Herzen liegt, mögen getrost diese oder jene Seite überschlagen. Sie sollen dort zu lesen beginnen, wo es sich für sie um aktuelle, greifbare, sinnfällige Erlebtheiten handelt um Gebiete, die jeder kennt und in denen jeder mithelfen muss. Denn das letzte Ziel, das ich mir setze, ist dieses: einen Feldzug zu predigen. Mein Buch soll Signal werden zu einem allgemeinen Kampf gegen das Übermaß von Geräusch im gegenwärtigen Leben. Es möge geschicktere oder volkstümlichere Federn in Bewegung setzen, möge vielen Veranlassung bieten, seine Anregungen weiterzutragen. Ja, ich hoffe auf Verwirklichung eines allgemeinen, internationalen Bundes wider den Lärm, der Einfluss auf Strafgesetz, Zivilgesetz, Verwaltungs- und Polizeigesetzgebung erlangt. Auf seinem Banner soll stehen: Non clamor sed amor. Ende von Vorrede.